in Hansens Zimmer. »Herein!« »Hans, darf ich mal Ihre Schreibmaschine benutzen?« »Meine Schrift ist unleserlich.« »Nicht einmal ich kann sie entziffern.« »Muss das jetzt sein?« »Wozu der Aufwand?« »Es muss sein.« »Muss ist eine harte Nuss. Ihr Arbeitseifer ist zu beneiden.« »Sie tippen und ich ziehe mich inzwischen um.« »So, das wär's. Wir können gehen. Nur mal schnell überprüfen. Mein Taschentuch, mein Kamm, meine Brieftasche, mein Zettel. Für alle Fälle. Sicher ist sicher.«